Szene 22. Sagen Sie, Fräulein Schulz, haben Sie Ihren Kalender da? Der wievielte ist heute? Heute? Heute ist der 29. Der 29. April. Was? Schon der 29.? Ja, der Monat April ist morgen zu Ende. Warum fragen Sie, Herr Müller? Also, der wievielte ist heute? Antworten Sie bitte. Heute ist der 29. April. Frage: Ist April der dritte oder der vierte Monat? April ist der vierte Monat. Ja, April ist der vierte Monat des Jahres. Bitte. Der Monat, die Monate, bitte. Die 12 Monate des Jahres. Wiederholen Sie bitte. Januar, Februar, März. Januar, Februar, März. April, Mai, Juni. April, Mai, Juni. Juli, August, September. Juli, August, September. Oktober, November, Dezember. Oktober, November, Dezember. Gut, das sind die 12 Monate des Jahres. Frage: Wann fängt das Jahr an? Das Jahr fängt am 1. Januar an. Wann ist das Jahr zu Ende? Es ist am 31. Dezember zu Ende. Arbeitet man am 1. Januar? Nein, am 1. Januar arbeitet man nicht. Richtig. Der 1. Januar ist ein Feiertag. Das ist das neue Jahr. Das ist Neujahr. Hören Sie. Warum fragen Sie, Herr Müller? Heute ist Mittwoch, der 29. Morgen ist Donnerstag, der 30. Und am Freitag arbeiten wir nicht. Warum denn das? Ist denn Freitag ein Feiertag? Es ist der 1. Mai, Herr Müller. Am 1. Mai ist der Tag der Arbeit. Oh, ja. Frage: Sind wir schon im Monat Mai? Nein, wir sind noch nicht im Monat Mai. In welchem Monat sind wir noch? Wir sind noch im April. Gut. Dieser Monat ist April. Bitte. Der vorige Monat war März. Der nächste Monat ist Mai. Frage: Wie heißt der nächste Monat? Der nächste Monat heißt Mai. Wann ist der Tag der Arbeit in Deutschland? Der Tag der Arbeit ist am 1. Mai. Wir sind praktisch schon im Mai. Und ich habe die Computer noch nicht bestellt. Nächsten Monat. Oh, was sage ich? Nächste Woche müssen wir etwas tun. Frage: Hat Herr Müller noch viel Zeit? Nein, er hat nicht mehr viel Zeit. Hat er noch viel Zeit, die Computer zu bestellen? Nein, er hat nicht mehr viel Zeit, die Computer zu bestellen. Wann will er etwas tun? Nächsten Monat? Nächste Woche? Oder nächstes Jahr? Er will nächste Woche etwas tun. Frage: Wo haben Sie heute gefrühstückt? Zu Hause? Ja. Ja, ich habe heute zu Hause gefrühstückt. Werden Sie auch morgen zu Hause frühstücken? Ja. Ja, ich werde auch morgen zu Hause frühstücken. Wird Herr Müller frühstücken, bevor er ins Büro fährt? Ja. Ja, er wird frühstücken, bevor er ins Büro fährt. Wiederholen Sie. Ich werde, Sie werden. Er wird, sie wird. Eine Pause von 5 Sekunden.